Staub und Wüstensand, durch Schnee und Verderben und Eis. Sie hielten der Not und Gefahren stand, der Sieg der Freiheit war ihr Preis. Sie hielten der Not und Gefahren stand, der Sieg der Freiheit war ihr Preis. Deutsche Soldaten, ihr Helden der Zeit, Hellgrau und Kleid. Deutsche Soldaten, ihr Helden der Zeit, für alle sahen eure Seite sterben, so manchen tapferen Kamerad. Erlebtet durch Kampf das wahre Verderben, doch trotzdem hieltet ihr Stand. Erlebtet durch Kampf das wahre Verderben, doch trotzdem hieltet ihr Stand. Deutsche Soldaten, ihr Helden der Zeit, im Feldgrau und Kleid. Deutsche Soldaten, ihr Helden der Zeit, für alle Ewigkeit. Kamerad, so blieb euch allen der Trost. Er ging dahin fürs Vaterland, für den Sieg zog er dies los. Er ging dahin fürs Vaterland, für den Sieg zog er dies los. Für den Sieg zog er dies los. Deutsche Soldaten, ihr Helden der Zeit, Hellgrau und Kleid. Deutsche Soldaten, ihr Helden der Zeit, wir alle.